Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann Sie uns zuhören, zur 33. Folge der Anmerkungen zum Weltgeschehen. Und schon wieder, Tatjana möchte klatschen, bitte. Sie möchte nicht klatschen. Und schon wieder mit Ingeborg! Gisela! Ingeborg! Ingeborg war wer anders. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Oh, verdammt. Tut mir leid. Unsere beste Freundin Gisela? Oder Angela? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Wie heißt du denn? Gisela, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wie ich. Gisela hatten wir noch nie. Wir müssen einen Ute. Besseren. Nee, Ute war unsere Redakteurin. Die Gute ist war Gisela. Ja, sicher war es Gisela. Ich war aber auch mal Ingeborg, also das kann ja, ich nicht sagen. Ja, das war aus Versehen. Aber die macht ja normalerweise die Termine die für unseren Bücherschrank. Und unsere Theke. Da gehen wir ja von Kneipe zu Kneipe und da bestellt sie uns den Tisch. Immer sehr bescheuert, also sehr laut, in lauter Umgebung. Das klappt immer so gar nicht. Ich glaube, vielleicht ist sie nicht so gut geeignet für den Job. Und selber sitzt sie nebenan und flirtet mit irgendwelchen Kerlen. Das klingt nach mir, ja. Ich tindere jetzt, ne? Was machst du jetzt? Du machst was? Ich tindere jetzt. Was du tinderst? Ich tindere jetzt, was ist das? Seit Anfang des Jahres, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Ende Februar, vielleicht so seit 6 Wochen oder so. 5, 6 Wochen. Ja. Tindere ich, ja. Was ist das? Das ist so eine ganz oberflächliche Art des Online-Datings. Gibt es eine nicht oberflächliche Art des Online-Datings? Meine Gegenfrage. Ja, aber ich glaube, es geht kaum oberflächlicher als bei Tinder. Ist das so eine App oder was? Genau, ist es so eine App. Und dann hat man halt nur Fotos und man hat irgendwie 444 Zeichen, wo man noch was über sich schreiben kann. Und das einzelne Message oder so eine Beschreibung deiner Person? Nee, das kann die Beschreibung deiner Person sein. Oder, weiß ich nicht, ein Kochrezept für Gulasch oder so. Was du halt möchtest in diese 444 Zeichen packen. Nachdem, ob du jemand Robustes haben willst. Richtig, oder, genau. Okay. Ne, ob das jetzt sowas Bodenständiges sein soll oder nicht. Wie ist dein Text? Bei mir steht einfach nur ein Filmzitat. Mehr habe ich überhaupt nicht geschrieben. Was ist ein Filmzitat? Von Back to the Future. Gibt es ein Filmzitat? Die sprechen in dem Film, von daher wird es wahrscheinlich Zitate geben. Ja, verrückt. Ja, und auf jeden Fall, ich wollte es eigentlich überhaupt nicht machen und habe dann einen Freitagabend, wo mir so langweilig war und eine Schulkollegin hat mir halt gesagt, das musst du auch mal unbedingt ausprobieren. Ich war so, nee, das ist nichts für mich. Und dann war aber doch, den einen Abend war mir so langweilig, dass ich gesagt habe, komm, jetzt machst du das einfach mal. Und Siri hat mit dir auch nicht mehr geredet? Auch Siri wollte sich nicht mehr mit mir unterhalten, obwohl ich Siri extra eine männliche Stimme gegeben habe. Und wir wissen, er hat auch einen Penis. Richtig. Und dann habe ich das halt gemacht. Und im Grunde genommen machst du nichts anderes, außer nach links oder nach rechts wischen, ja, auf deinem Smartphone, okay, das du halt hast. Also nach links wischst du, wenn du sagst, das Bild von dem, den ich da sehe. Also du kannst halt eingeben, die Entfernung, in welcher du gucken möchtest, Alter und Geschlecht. Und wenn du dann halt, dann werden halt Leute gesucht und dann werden die dir vorgeschlagen. Und dann wischst du entweder nach links, wenn du sagst, ew. Oder du wischst nach rechts, wenn du denkst, Hallöchen, Popöchen. Ja? Und wenn dann diese Person, wo du auch nach rechts gewischt hast, weil du sagst, Hallöchen, Popöchen, auch bei dir, Hallöchen, Popöchen, nach rechts wischt, dann hat man ein Match. Bing! Ja, und erst dann kann man sich gegenseitig Nachrichten schicken und flirten und die große Liebe finden oder. Das ist ja diese, also Partnership, die wirkt ja damit, dass die psychologische Tests machen. Und ich meine, das ist ja. Hightech pur. Es ist ja besser als jede Psychologie. Einfach Hallöchen, Popöchen. Fertig. Es geht nur darum, gefällt mir der Mensch, der mir da auf dem Bild entgegenguckt, ja oder nein? Also sehr, very oberflächlich. Very oberflächlich. Und hast du schon ein paar Dates gehabt und so? Ich hatte auch schon Dates, ja. Ja, okay. Und? Ich war auch schon einmal spät nachts um 1 in der Altstadt Pizza essen mit jemandem. Einfach so spontan? Ja. An einem Montag? Nee, es war ein Samstag. Okay. Und ich habe nach Schnitzel gerochen, weil ich von der Arbeit war ich im Catering-Zelt einmal ausnahmsweise eingeteilt und habe nach Schnitzel gerochen. Das scheint Männern wohl zu gefallen. Das war dann geil. Hast du ein Bier über dich gekippt und dann war es perfekt? Nee, ist aber auf einem Bild bin ich halt mit einem Bier drauf. Und das ist halt das Beste, was einem, glaube ich, passieren kann. Und was ist daraus geworden? Wir wollten uns eigentlich gestern nochmal treffen, aber ich hatte dann doch lieber einen ruhigen Abend zu Hause. Ich habe dann kurzfristig abgesagt, weil er auch sagte, er hätte irgendwie noch einen Schnupfen und die Erkältung wäre jetzt besser. Und habe ich gedacht, nee, also Bock auf deine Bazillen habe ich nicht. Kann man sich auch schön auf ein T-Shirt schreiben, ne? Ja. Bock auf dich habe ich schon, aber auf deine Bazillen nicht. Ganz genau. Ja, und das ist halt jetzt so, das ist sehr lustig, sehr unterhaltsam eigentlich, sehr kurzweilig auch. Und ja. Gibt es da auch viele Spackos? Also habe ich gehört. Also ich muss wirklich sagen, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen Fälle bin, dass die, ich hatte bis jetzt immer sehr respektvolle Männer auch. Also auch selbst wenn die gedacht haben, einer meiner ersten Matches war direkt so, ja, ob mir denn Sex Spaß machen würde. Nee. Das war direkt an meinem ersten Abend. Ja, das war irgendwie schon nach Mitternacht und ich war müde und ich war schon im Pyjama und wollte eigentlich jetzt schlafen gehen. Und auch dieser junge Mann war sehr respektvoll und hat nicht irgendwie gesagt, du geile Schlampe, mach's mir oder so, sondern er war so, ja, ob mir das denn gefallen würde, bla bla bla. Und habe ich gesagt, du, eigentlich total gerne, ist nur jetzt spät, ich möchte schlafen. Fand ja auch dann voll in Ordnung, hat mir eine gute Nacht gewünscht. Und aber vielleicht ist es jetzt auch so mit dem Alter, dass man nicht mehr so, sondern ein bisschen es anders angeht. Also. Nee, ich habe aber auch von anderen Frauen gehört, die da sehr gegenteilige Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe da wirklich Glück gehabt bis jetzt, glaube ich. Ich habe das Gefühl, bei diesen Internetsachen ist es eigentlich immer so, wenn die neu sind, dann wollen interessante Leute die ausprobieren und sowas. Und wenn sie dann halt im Laufe der Zeit, wären die halt immer so eher in die Richtung, du, nächsten 10 Minuten habe ich nur Zeit. So, ja, also das Ding bei mir ist auch, dass ich ja diese Sachen mache, ich bin nicht auf der Suche nach dem Mann fürs Leben oder ich muss jetzt nicht in den nächsten 12 Monaten heiraten und Kinder kriegen und all sowas, sondern ich habe einfach gedacht, komm, probierst du das jetzt einfach mal aus. Wer weiß, was da passiert. Alles, was passiert und positiv ist, nehme ich mit. Und selbst wenn das total in die Hose geht und ich nach meiner Tinder-Erfahrung irgendwann, weil ich keinen Bock mehr habe, weil es mich langweilt, immer noch Single bin, ist das vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Also ich hatte eigentlich, ich habe nur Chatter-Erfahrungen. Mhm. Also nur so Chat-Erfahrungen, das heißt, ich übertrage das, was ich da erlebt habe, sozusagen auf andere Plattformen, kennen die aber will ich überhaupt nicht. Also diese Apps oder keine Ahnung, was es danach gegeben hat. Also StudiVZ wird es wahrscheinlich auch irgendwie sowas gegeben haben. Also über solche Foren, das ist, weiß ich alles gar nicht. Und sowas. Also das gibt es ja auch bei Facebook so, von wegen habe ich also gesehen, weil ich das für den Heimatort noch so einen Blog mache und sowas, habe ich auch gesehen. Also Singles im Tecklenburger Land. Was mir in dieser Form sehr fremd wäre, in so einem öffentlichen Forum mit meinem Namen und meinem Foto zu sagen, hallo, ich bin noch wach, ist noch jemand wach? Ja. Und dann, boah, wie willst du denn über, aber obwohl, vielleicht kann man dann über schnelles E-Mail und keine Ahnung was, eine andere Form finden und sowas, aber das fände ich schon ganz, ganz merkwürdig, wenn das alles so ohne Chatternamen und sowas abginge. Also es ist Vorname, Alter und ein Foto halt, wenn du magst oder so halt. Ja, dann bist du halt raus, so, ja, es ist, ist nicht erkennbar. Sehr, ja, ist alles noch recht. Ist alles. Also. Da musst du halt nur wissen, wo du hingehst. Ja. Nicht, dass du verfolgt werden kannst oder weiß der Geier was. Ja, es gibt ja heute sehr viel. Ja, absolut. Aber da bin ich sehr. Also, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur, was heißt positive Erfahrungen gemacht. Aber ich habe keine, sagen wir mal so, ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Dass ich mir jetzt denke, oh mein Gott, es ist wahr, alle Männer sind Schweine. Sind sie nicht alle? Nö. Ja, es gibt ja auch in unserem Alter oder in eurem Alter noch Single-Männer und sowas, die auch nicht ganz wissen, wohin. Also ich hatte eine Zeit lang oder was, da hatte ich sehr interessante Bekannte und sowas, die Single gewesen sind und sowas, und das ist gerade total ebbe. Also ich wüsste jetzt nicht einen männlichen Typen, den ich gerade verkuppeln würde wollen. Es ist eher so, also es ist einfach so, dass man sagt, ja, der hat schon ordentlich Macken. Also dann, das ist nicht voll kuppelbar und sowas. Wenn sich da was findet, dann ist das total super. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, du, geh doch mal mit der aus. Also wie gesagt, ich bin nicht auf der Suche. Also es ist jetzt einfach jetzt, ich will nicht sagen, das ist ein Experiment oder so, sondern es ist einfach nur. Ich glaube, man ist immer ein bisschen auf der Suche. Man ist bloß nicht auf Teufel komm raus. Also so war es bei mir. Ich war nie auf Teufel komm raus. Mir war das teilweise auch, wenn es von weiblicher Seite sehr direkt zuging am ersten Abend, so nach dem Motto. Da war irgendwann die Grenze von wegen, muss jetzt wirklich nicht. Ich habe jetzt auch schon ordentlich einen Tee und wird. Also da war bei mir immer die Grenze von wegen, also man muss jetzt nicht, weil du weißt nie, wie es am nächsten Morgen dann wirklich dann aussieht. War meine Idee. Da sind natürlich Männer teilweise komplett anders drauf. Und die interessiert nicht, was am nächsten Abend so ist, aber das war immer meine Versicherung, dass ich das alles noch okay fand, selbst bei halt sehr skurrilen Leuten. Wo du halt selbst im Gespräch, wo sich dann, wenn es dann klarer wird, wieso die Person drauf ist, wo du dann selber schon weißt, oh, hier fällt meine eigene Schranke und es geht gar nicht mehr weiter. Aber man kann sich noch nett unterhalten. Das war so, also das finde ich diesen Schutz vielleicht, den man hat bei so anonymen Bekanntschaften. Aber ist ein gewisser Reiz da. Ach, ich habe das jetzt einfach mal. Musst du jetzt nicht rechtfertigen. Nee, vollkommen okay. Es ist lustig. Also ich muss ehrlich sagen, es ist sehr lustig. Und es ist auch teilweise sehr interessant. Also das ist schon so ein bisschen Jahrmarkt der Eitelkeiten, absolut. Das ist bei mir wahrscheinlich auch so ein bisschen mal den Marktwert testen. Ja, so, wie komme ich denn da draußen überhaupt noch an, bevor ich mir denke, mache ich mich jetzt auf die Suche nach dem Märchenprinz, ja oder nein? Ja, aber... Und dafür ist das ganz gut eigentlich. Also was ich ganz gerne wissen würde, lernt man eigentlich heute noch irgendwo anders als auf der Arbeit irgendwie Männer bzw. Frauen? Ich kann definitiv sagen, dass ich auf der Arbeit niemanden kennenlernen werde. Das ist 100%. Ja. Liegt an der Arbeit oder was? Nee, an den Männern. Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Männer halt... Also ich finde, in der Uni war das noch ein bisschen einfacher, ne? Dann war man noch relativ viel unterwegs und man hatte sehr abwechslungsreiche Bekanntenkreise. So. Das war relativ schnell, kam man in Kontakt mit anderen Leuten. Aber also, umso älter man wurde, umso weniger ist man dann auch irgendwie ausgegangen. Ich meine, wenn ich ausgehe, dann bin ich auch nicht auf Teufel komm raus, jemanden kennenzulernen, sowieso nicht. Und natürlich die Frage, in unserem Alter ist das ja, wie du schon meintest, das ist oft, wenn da Singles sind, leider ist es wirklich oft so, dass die nicht grundlos Single sind. Die haben nämlich eine kaputte Beziehung hinter sich, dass sie total kaputt davon sind und eigentlich auch nicht mehr wirklich in der Lage sind, sich, also wollen sich gar nicht mehr auf jemanden großartig einlassen, obwohl es vielleicht ein netter Typ wäre, wo man denkt, okay, warum nicht? Oder es sind Leute, die haben echt einen an der Waffel. Also richtig krass einen an der Waffel. Also bei mir wäre das immer schon so, ich kann auch sehr gut alleine sein. Also mir fehlt da nichts irgendwie großartig. Also das ist. Ich hätte das Gefühl gehabt, ich würde was verlieren, wenn er mich auf jeden Idiotin einlassen würde. Ja, also abgesehen auch davon, ja. Und dann also, hängst du mit irgendwie irgendwo drin, wo du denkst. Also ich hatte auch unter anderem, hatte ich jetzt bei meinen Tinder-Reihen, hatte ich einen, der war wirklich auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Und aber es ist ja schlimm, wenn man sofort so rausposaunt. Ey, das war eine Katastrophe und irgendwie hat er mich schon so gesehen und also es war eine Katastrophe und ich habe dann immer mal so ein bisschen so, ja, locker bleiben, ruhig, ja, wir haben uns noch nicht mal getroffen, jetzt. Du bist es. Du musst mir noch nicht hier keinen Heiratsantrag oder sonst irgendwas, also bitte, bitte, nein, nein, nein. Hat aber irgendwie alles nicht so ein bisschen, das ist auch dann mal zwischendurch, als ich mich dann nicht gemeldet habe, war der auch so ein bisschen pikiert. Was heißt pikiert? Der war richtig angepisst, ne? Von wegen, was mir dann einfallen würde, mich gar nicht mehr zu melden. Ja, stell mal vor. Und ich nur so, what? Ist mit jedem Frauen sowas eher schmeichelhaft. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich tindere jetzt mal sehen, wie lange noch, bis es mich langweilt. Oder du mal fürs Leben gefunden hast. Ja, das glaube ich, wird nicht passieren. Aber weil ich da auch nicht gucke. Also, aber wer weiß, man soll niemals nie sagen, aber nein. Nein sollte man schon mal sagen. Ja, nein, könnte man ruhig sagen. Ja. Wobei bei der Uni war es bei mir auch so, das waren soziale Kreise und sowas und da war so von wegen, oh scheiße, was werden die anderen sagen, wenn du jetzt einfach mal so mit der und die ist auch so, also deswegen waren Uni bei mir lieber nein. Also es war, also es gab schon geflirt, aber dann außerhalb der Kreise, in denen ich verkehrt habe. Also als sozialer Kreise, in denen man gearbeitet hat und keine Ahnung was und sowas und das. Mhm. Also ich meine, das war auch, was da an Verbindungen sozusagen innerhalb dieser Abteilung und so weiter gewesen ist, das war dann auch eher merkwürdig, was da zusammengekommen ist. Und sofort das große Getratsche, deswegen war man da eher vorsichtig und so. Also wenn natürlich sonst was alles gestimmt hätte, wäre es okay gewesen. Aber das auch, wie gesagt, da ist auch die Schranke, würde ich sagen, wo man sagt, nee. Kann ich mir kneifen. Muss nicht. Ich kann nur eins sagen, never fuck the company. Ach Gott. Also ich kann nur sagen, bei uns ist das ja also das ist ja total krass. Ne? Die heiraten alle untereinander Kinder und alle untereinander Kinder. Jedes Mal, wenn du so eine Anzeige hast. Das ist ja Arbeitsinzest. Ja, so eine Art. Aber wir dürfen nicht in der gleichen Abteilung arbeiten. Das geht schon mal nicht. Also das wurde tatsächlich... Ja. Kann man da nicht wechseln? Muss man auch. Ihr müsst? Also wenn man muss alle Partnerschaften melden. Alle Verwandtschaften und Partnerschaften muss man melden. Bei wem denn? Bei der Personalabteilung. Ernsthaft? Ja, stell mal vor, nach Karneval, was da für eine Flut hingegangen ist. Und eine Woche später wieder alles rückgängig. Ich glaube, die und die, aber fragen sie selber mal, ne? Schon mal Antrag, in so einen Antrag hinschicken. Nee, also es müssen, glaube ich, also tatsächlich ist es so, dass die wollen schon, dass man die Verwandtschaft, beziehungsweise neben einem Verwandt bist oder verschwägert oder halt, ich weiß nicht, ob das jetzt über einen Flirt hinausgehen muss. Irgendwie, das muss man wahrscheinlich nicht melden unbedingt. Aber ich glaube, sobald irgendwas Offizielles ist, ich glaube, das wird schon dann, das muss man dann schon irgendwie dann Bescheid geben. Also die haben nichts gegen, ne? Die heiraten alle unter sich untereinander. Das geht die doch gar nichts an, das ist das Problem. Ja, ich glaube, die haben schon was dagegen, dass man in der gleichen Abteilung dann arbeitet. Und das geht dann nicht. Geht die trotzdem nichts an? Finde ich auch. Merkwürdig. Ja, ja. Ich muss ja, ich glaube, ich musste auch, als ich eingestellt wurde, war ich ja partnerlos. Sonst muss man aber angeben, ob der Partner auch von der Bankbranche arbeitet. Selber. Auch wenn er ganz woanders arbeitet. Ja, du musst die Fragen einfach, ob der Partner irgendwo in der Bankenbranche irgendwo tätig ist. Achso, ja. Penner. Ist ein Penner, der schläft manchmal. Von der Bank. Vor einer Bank. Oder auf einer Bank, je nachdem. Genau, vor einer Bank ist auch schon. Parkbank. Parkbank, genau. Ja. Ja, so ist das mit dem Liebesleben. Ich glaube, man weiß halt nie so ganz genau, wo man denjenigen dann trifft. Nee, eben. Also ich mache mir da auch überhaupt keinen Stress. Wie gesagt, ich habe ja auch keine biologische Uhr. Die ist ja bei mir, die tickt bei mir nicht. Die ist digital. Und deswegen bin ich da völlig relaxed und entspannt, was da irgendwie heiraten, Nestbau und Kinder kriegen. Snooze, oder heißt das immer? Snooze. Snooze-Button, ja. Ja, selbst den habe ich nicht, weil da müsste ja vorher schon mal was gepiept haben. Also das habe ich einfach nicht. So. Et kütt wie et kütt, ne? Und der hätt immer noch Jod hier jangeln. Sagt man ja so schön im Rheinland. Das stimmt wohl. Von daher, easy. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Warum sind denn Frauen darauf aus? Also eher das Gegenteil von wegen dieser Liste abhaken. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das wirklich noch dieses Verziehungsding, glaube ich. Urzeitding. Nö, das glaube ich nicht. Nee, also ich muss sagen, dass ich in meiner nächsten Umgebung, sage ich jetzt mal so, was Freundinnen und Arbeitskollegen betrifft, Kolleginnen vielleicht, habe ich schon welche, die alle so in meinem Alter sind, vielleicht auch 2 Jahre plus oder so, denen das genauso geht. Oder ähnlich. Und das, obwohl wir Eltern haben, die seit 30 plus Jahren verheiratet sind. Und aber ich habe das irgendwie nie gehabt, dieses, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das früher... Es gibt eine schöne Szene bei Frieda und Anneliese in so einem Live-Spiel und sowas, wo er dann auch sagt, also der Erzähler sagt dann auch über so ein Dorf, was sie dann porträtieren, also die Frauen lassen sich nicht mehr auf jeden Dödel ein, seitdem der Bus 2-mal am Tag in die Stadt fährt. Das fand ich ganz, ganz, ganz gut als Beschreibung, wie es früher einfach auch gewesen ist. Weil man nicht so mobil war, hat man einfach nur vor Ort geguckt. Ja. Ich weiß, dass bei... was ganz Merkwürdiges ist, dass bei den Nachbarn der Ehemann aus Österreich kommt. Ganz was anderes. Und die anderen kommen wirklich nur aus der direkten Umgebung. Also mal ein Dorf weiter. Ja. Aber eigentlich schon... ich finde, so eine Beziehung, die man in der eigenen Umgebung anfängt, ist auch so oft sehr unkompliziert. Auch wenn man den gleichen Interessen, den gleichen Freundeskreis... Das ist unspannend. Das ist unspannend, aber das ist auch das, ich glaube, das ist auch der Weg, dass wir den geringsten Widerstand ist, weil du hast keine... ziehst halt irgendeines der beiden Dörfer dann hin, was man ohnehin kennt. Man wohnt zusammen, man hat den gleichen Freundeskreis oder den ähnlichen Freundeskreis, mit den gleichen Interessen. Man kennt das Leben des anderen. Und ich glaube, das birgt schon viele, viele Bequemlichkeiten mit sich. Ist schon bequem. Also was mich immer gestört hat, war eigentlich da, wo ich herkomme, und die Damen sind ziemlich temperamentlos. Mhm. Da hast du dabei hier jetzt doch ein Exemplar, das... Ja. Das ist doch wunderbar. Würde man ihm manchmal wünschen. Nein. Ja, aber da war immer so von wegen, ja, gediegen und langweilig kann ich auch. Also da brauche ich jetzt, das vervollständigt einen nicht so und sowas. Ne? Temperamentvoll, das ist eher was anderes. Und das ist ja auch etwas, was so den Kreislauf am Schwingen hält, wenn man dann sich ab und zu mal fetzt. Du fällst uns doch nie. Geht. Naja, nicht so. Ich habe einfach recht und du weigerst dich, die zu akzeptieren. Und den Gedanken hatte ich schon relativ früh. Also das war so von Haus aus von wegen, das muss jetzt nicht so sein. Ohne zu wissen, also ich hatte jetzt keinen Plan, wo es denn jetzt wirklich hingehen soll und sowas. Oder ich habe auch nicht irgendwie Kreise gesucht, in der es anders gewesen ist. Und, aber die gleiche Schablone war dann wieder da, wenn man jemanden aus dem nächsten Dorf kennenlernt, sagt man, okay, die kommt wohl ganz anders her oder aus Niedersachsen. Und dann war es aber sehr schnell, ja, du bist trotzdem langweilig. Und, und das hatte ich dann schon. Und dann, ich bin aber in meinem Bekanntenkreis doch irritiert, dass es doch sehr oft bei den Damen so ist, von wegen, die sind nicht, nach ein paar Jahren nicht mehr so begeistert von ihren eigenen Beziehungen. Aber man sieht es weiter durch. Ja, oft ist das ja auch in so kleinen Dörfern oder Städten so, dass dieses traditionelle Bild auch noch viel stärker geprägt ist. Also ja, dass man halt heiratet und Kinder bekommt und all sowas. Und dass man sich da vielleicht dann viel eher, vielleicht auch unterbewusst, auf irgendwas einlässt, was man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Ja, Sicherheit durch einen Beruf. Das ist schon mal super. Ja. Aber es ist doch der Urinstinkt des Menschen, dieses Sicherheitsgefühl. Und wenn ich jemanden habe, der mir ein Haus baut und Kinder... Aber das sind eigentlich nicht Menschen... Aber die sind ja nicht so verunsichert eigentlich, diese Leute. Das sind jetzt nicht Leute, die aus dem Burnout kommen oder dahin steuern würden. Sondern einfach frühzeitig. Oh, toll. Er bringt Kohle nach Hause, das ist super. Und vielleicht ist das auch das Gefühl der gewissen Unabhängigkeit von deinen Eltern. Ja, dann auch. Das ist mir bei einer auch gesagt worden, wo ich dann dachte und sowas, das ist eigentlich eine hübsche Blondine und sowas, was will die denn mit so einem Idioten? Und da sagte mir halt ein Bekannter, ja, was denn an Geld nach Hause bringen, das hast du gar keine Vorstellung. Ja, wäre mir doch auch egal. Ja, aber es gibt manche Leute, die so... Das heißt, manche sind. Die meisten Leute sind so, die meisten Frauen sind so. Also ich war letztes Jahr, war für mich ein totaler Schock. Propos Tinder, fällt mir nämlich ein. Letztes Jahr war ich auf einem Geburtstag. Singles. Da war auch was mit der L, oder? Das war auch diese Tingle. Ach so. Das war also zwei, ja, das Tinder. Ja. Mhm. Waren Single-Mädels da. Und Anfang 30 so. Alles so in den Dreh irgendwie. Und dann haben wir uns so unterhalten. Irgendwie hat einer erzählt, dass die jetzt auch dieses Tinder macht. Und wollte halt die andere überreden, das mitzumachen. Und die hatte nämlich jetzt immer jemanden kennengelernt, der wäre total super. Und sie muss ja schon ihre Figur halten, das Hochzeitskleid. Ich dachte, boah, krass, ich hatte das Ball voll cool. Ja, aber da weiß ich nichts von. Ach so, lieber Gott. Ach so, lieber. Und wie lange? Seit einem Monat. Oh. Und dann kamen wir auf das Thema zu sprechen, was denn mein Freund machen würde. Und da habe ich einfach mal rausgehauen. Ja, schwer Philosophie, ne? Du Arme, da hat er aber echt Glück mit dir. Oh mein Gott. Also deswegen hat diese Tirade los, ich brauche auf jeden Fall einen Mann, der echt viel verdient. Wie stellst du dir das denn überhaupt vor? Also wie willst du denn erleben? Das ist ja echt total untaler Sau. Das geht ja mal gar nicht. Und also wirklich, die waren komplett in dieser Schiene drin. Ich suche einen Versorger. Genau. Und selber hatten die nichts zu bieten. Mhm. Also die waren selber Studentinnen mit Anfang 30. Mhm. Und wir haben gerade erst angefangen zu studieren, also irgendwie im zweiten Bildungsgrad, was auch immer. Und waren voll, also auf diesem Trip, ich brauche jemanden, der mich versorgt, der für mich bezahlt. Es ist total normal, dass er für mich bezahlt. Und der muss sogar für mich bezahlen. Ich sehe es überhaupt nicht ein, dass wir mehr essen gehen, dass ich meine eigene Rechnung bezahle. Was heißt das für ein Spacko? Und, oh Gott. Und da, also wirklich in unserer Zeit, heute, Frauen in unserem Alter, die immer noch so extrem dieses Klischeehafte, diese Rollenverteilung so dermaßen vertreten, die für sie selber aber behaupten, total modern zu sein. Was mich wundert, wir haben ja einen so einen Fall, wo der Mann angeblich viel nach Hause bringt und sowas, wo ich dann dachte, du musst ja eigentlich noch mehr Geld nach Hause bringen als er, damit die Frau wirklich im Luxus leben könnte. Also wenn du jetzt so ein Haus noch da haben willst und keine Ahnung was, und das bezahlst du erstmal ab, selbst wenn du viel Kohle hast und sowas und dann zwei Autos brauchst und du hast da Geier was, aber damit die Frau dann wirklich selber noch im Luxus leben kann. Also was weiß ich, dauernd mal irgendwie so ordentlich riesig shoppen gehen und keine Ahnung was und... Ja, aber ist die nächste jeden, Frage... Da muss ja noch viel mehr, muss ja richtig, richtig viel Kohle haben. Ja, aber die Frage ist, wie definierst du halt Luxus, ne? Also sagst du, okay, ja eben, ich leiste mir einmal mehr Türkei-Urlaub. Ich Ich finde, es ist doch gar keine so großartige Befriedigung, wenn man nur weiß, mein Kerl bringt viel Kohle nach Hause. Nee. Ich glaube, ich habe davon jetzt gar nichts. Also ich meine, wir haben jetzt ein Haus. Mhm. Ach. Ja, das muss ich jetzt erstmal wahrscheinlich wie technisch erstmal teilen mit Kindern und Mann und so. Ja, eben, also. Nee. Ist putzen. Okay, Putzfrau. Aber. Ja, die sollte drin sein. Ja, definitiv. Obwohl, was machen so Landmuttis? Die putzen den ganzen Tag und backen und. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Also jetzt und gehen Tennis spielen. Abgesehen von der einen zugezogenen Landmutti. Ich glaube, so als Mutter hast du schon ziemlich viel Stress mit deinen Kindern. Ja, ja. Es wird auch von dir viel erwartet. Es wird auch viel erwartet, dass du deine Kinder irgendwo hinbringst und das machst und jenes machst und selber irgendwie. Ja, Luxusleben ist das nicht. Nee, überhaupt nicht. Also hast du zwei Kinder, dann bist du, wenn die müssen, dann muss der Kleine zum Fußball, die muss zum Ballett, genau. Zum Musikunterricht, Klavier, was auch immer. Und dann hast du noch irgendwie abends irgendwelche anderen Muttis da. Mhm. Und dann hast du noch irgendwelche sozialen Geschichten am Laufen. Dann musst du irgendwie Kuchen backen, dann musst du das machen, dann musst du Kindergeburtstag machen, dann musst du jenes machen. Richtig. Also ich glaube, das ist schon so ein Vollzeitjob. Und wenn du dann auch nebenbei arbeiten gehst und wie halb, ich meine, mehr kannst du gleich mir nicht vorstellen, dass man wirklich da Vollzeit arbeiten gehen kann. Es ist schon krass. Ich glaube nicht, also ich habe da echt Respekt vor. Ja, für mich wäre das nicht. Es gibt ja Leute, die daran aufgehen. Das ist ja auch ja. Total okay dann. Ich meine, das sind aber auch nicht die Leute, die dann sagen, die dann wirklich tagtäglich auf ihr Kontostand gucken. Oder nee, aber ich glaube, das passt, ist gut. Aber das, also ich fand letztes Mal, fand ich total, total süß. Ich war beim Friseur und da saß ein Mädchen, weiß nicht, die war vielleicht 6 oder so. Und die sollten die Haare geschnitten bekommen. Die Mutter wurde halt gerade ein Strähnchen gemacht und die Kleine saß daneben und hat die Friseurin hat sich ein bisschen mit der unterhalten. Und dann hat die Friseurin gefragt, ja, was warst du denn gerade unterwegs? Die so, ja, als Fee. Und wie ist es denn so? Ja, ich glaube, mein Leben wäre viel einfacher, wenn ich einen Zauberstab hätte. Ja, warum denn? Ja, dann könnte ich zaubern, dass Papa genug Geld verdient, wenn er nicht mehr arbeiten, dass wir genug Geld haben, Papa nicht mehr arbeiten gehen muss. Und was war so der erste Wunsch des Kindes? Mhm. Dass man halt genug Geld hat. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, dass die Kinder das so mitkriegen, wenn die Eltern finanziell in Schwierigkeiten stecken, aber irgendwie knapp bei Kasse sind oder sowas. Ich glaube, es ist oft das Argument, wenn man irgendwas nicht kriegt. Mhm. Ne, wir haben kein Geld. Ja, also ich wusste früher, so viel Kohle haben wir nicht. Aber war halt so. Ja, bei mir hat es aber auch nie an irgendwas gefehlt. Ja. Also ich hatte mehr als genügend Spielzeug. Natürlich hat man mehr als genug Spielzeug. Aber es gibt man läuft durch die Straße, man wünscht sich irgendwas und dann sagt man was total Normales, was jeder Mutter immer sagen wird, nein, du brauchst dieses Scheiß jetzt eigentlich nicht. Ich gebe jetzt nicht Geld dafür, einfach nur so raus. Ja. Also eigentlich auch, also würde ich heute genauso machen. Auch wenn ich genug Geld hätte, würde ich sagen, nein. Tut mir leid. Ja, du bist ja noch auch urlaubstechnisch so, sage ich mal, in so einem Alter, das reicht ja auch alles. In Harz fahren, an den Nordsee fahren, sind wir. Das war alles okay. Und wenn du dann irgendwann 15, 16 bist, bist du irgendwann rausgewachsen und dann, okay. Aber bis dahin war das alles noch ziemlich okay. Und man war ja froh, mal ganz andere Leute kennenzulernen an Kindern, was möglich gewesen ist. Hauptsache nicht jemanden aus dem gleichen Kaff. Ja, was soll ich sagen? Also als Kind habe ich immer Urlaub eine Stunde von zu Hause weggemacht. Also ja, jetzt haben wir uns heute auch noch. Ja. Zeltplatz mit irgendwie, da fahren die eine Stunde lang mit dem Bus hin und dann machen die da ihre Ferien. Als ich ganz klein war, ist mein Vater mit mir ins Sauerland gefahren. Und weil beim Sauerland hinten das Land ist, habe ich gedacht, wir würden in ein anderes Land fahren. Ich war aber wirklich noch sehr klein. Hab allen erzählt, wir fahren nach Sauerland. So wie vielleicht die Holländer sagen, sie fahren nach Deutschland, habe ich gesagt, wir fahren nach Sauerland. Ja, und das war für mich eine völlig andere Welt. Ja. Was ja eigentlich vielleicht so eine Stunde, anderthalb Fahrt ist, war für mich... Wow! Ja? Voll krass. Voll wow! Langsam. Andere Welt, oh mein Gott. Andere Welt. Oh mein ja, Gott. Ja, also... Und voll langsam die Menschen hier. Ich hab früher mal gedacht, dass wenn wir in den Urlaub gefahren sind, es waren ja normale Städte, in denen wir Urlaub gemacht haben. Ne? Es waren ganz normale Städte. Ja. Ich habe immer gedacht, da gibt es keine Schulen und so. Also da gibt es keine Schulen und niemand arbeitet dort, weil es ist nur... Urlaub. Zum Urlaub machen. Und im Winter machen die immer zu. Ja. Auch süß. Auch süß. Weil ich habe total schockiert, dass mein Opa meinte, ja, ich fahre eine Kur nach Jalta. Und ich war so, was? Aber die haben doch zu. Ja. Was denn da? Süß. Großartig. Ja. Ja, ist auch wichtiger, also als Elternteil, dass du dich mit den Kindern beschäftigst. Und wenn das alles dann zusammenpasst, dann ist das alles. Ja, eben. Ich meine, es ist, glaube ich, auch nicht Kinder einfach, okay. Dass du irgendwie so gestresst vom Job bist und das alles dann irgendwie nicht auf das Kind. Auch. Also, ich glaube, das ist dann echt eine wichtige Herausforderung, wenn du dann. Ich finde es aber heute noch merkwürdig, wenn mein Bruder sagt, ganze Familie, sie fliegen nach, ich weiß nicht, wo sie gewesen sind, in Spanien oder? Malaga, keine Ahnung. Malaga und keine Ahnung. Ich finde es heute noch komisch. Das hat aber meine kleine Cousine dann auch gesagt, also wäre ein bisschen blöd, wo sie immer in den Urlaub hinfahren, weil die sprechen ja alle kein Deutsch. Ja. Ja, was hat da so ein Kind davon? Also mal vielleicht gut. In aber Sonne, ich muss sagen, dass wenn wir früher ins Ausland, was weiß ich, nach Tunesien oder so sind wir geflogen oder sonst irgendwo hin, ich konnte mich immer mit anderen, oder nach Frankreich, ich habe mich immer mit anderen Kindern verständigt und sei es mit Händen und Füßen. Kinder können das ja auch noch, also das war für mich irgendwie nie ein Problem. Ich habe das Kind nie Urlaub im Ausland gemacht. Wir waren in Österreich. In Österreich? In Zell. Ich glaube, ich war das einzige Mal, dass ich Urlaub im Ausland gemacht habe, war in der Türkei mit 20. Da habe ich tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich Urlaub im Ausland gemacht habe. Abgesehen vom jüdischen Ferienlager in Italien. Juhu. Ferienlager. Mazel Tov. Ja. Schreibst du wieder mit deinem Tinder Menschen? Ja, ich schreibe mit deinem Tinder Menschen. Ist er wieder da? Mit einem von den vielen. Ich habe ja da ein paar, ne? Also. Also, Urlaub. Tinder Boy. Tinder Boy. Oh, my Tinder Boy. Nee, das sind keine. Ja, sie kommen und gehen, weißt du? Ja. Reißen sie. Diese Schnelllebigkeit. Richtig. Mhm. Machen wir noch. Ganz genau. Machen wir noch einen. Ja. Machen wir noch einen, ja. Wir haben ja kein kleines. Nee, musst du nach gut dünken machen. Machst du nach gut dünken. Sagst du. Oder nimm doch hier Kaffeechen. Das ist zu wenig eigentlich. Dann machst du zwei davon. Von mir aus. So, das ist doch gut. Guck mal. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, Urlaub. Urlaub ist was Feines. Fährst du dieses Jahr in Urlaub? Ja, ich möchte mal wieder in die USA fliegen. Oh. So. Meine Mutter ist gerade in den USA. Oh, schön. Ist sie wieder in San Diego? Florida. Oh, Florida. Florida. Ja, sie haben sich jetzt von einer Party in Florida gekauft. Und ich bin guter Dinge, dass ich irgendwann mal da auch Urlaub machen darf. Hervorragend. Mhm. So wie sich das gehört. Ja. San Diego fand ich schön. Ich würde wieder gerne hin. Ich bin ja a Cali Girl im Herzen, ne? Also da möchte ich auch wieder hin, da möchte ich auch wieder in Urlaub. Wie ist das eigentlich in San Diego? Da kriegt man keinen Schnupfen, oder? Woher? Ja, solche Klimaanlagen kannst du vielleicht wirklich erkälten. Also das kann durchaus passieren. Weil die sind ja 2 Wochen, glaube ich, irgendwie so weg oder erst 3 Wochen oder sowas weg und die kommen ja jetzt wieder. Und das Einzige, was sie bei mir jetzt verpasst haben, ist meine mein Kränkeln nach dem Karneval. Während des Karnevals. Ja, stimmt. Da dachte ich so, was hat man denn in San Diego eigentlich gar nicht so? Ja gut, Magenverstimmung doch, oder also, was? Doch, also meine Mutter hat erzählt, sie hat lange geklagt, dass die auch so eine Erkältung hatte und die nicht weggekriegt hat. Aber ich glaube, das kommt wirklich von diesen Klimaanlagen. Also, ja, das eher. Das war nicht so krass, wie jetzt die Wetterschwanken sind, das war nicht so krass, aber die stellen ihre Klimaanlagen schon auf 17 Grad oder so, 18 Grad. Das ist schon relativ kalt. Ja, das hast du halt gerade so in Malls und so, da sind die halt extrem runtergekühlt. Ne? Also. Wobei, in San Diego ist das Wetter immer gleich. Also da ist es nie zu heiß oder nie zu kalt. Nee, in Huntington Beach auch nicht, da wo ich immer hinfliege. Also das ist wirklich, da haben auch viele in den Häusern keine Klimaanlagen. Weil das Klima da einfach so toll ist. Was ich wirklich sagen muss, stimmt. Also das ist echt super. Was ich krass war, war das Vegas. Also dann bist du in der Mittagshitze. Wir waren im April waren wir da zusammen. Also ich war da einmal im Oktober, Ende Oktober und einmal im April. Und du bist mittags raus und es war so unbeschreiblich heiß. Das erste, was wir gemacht haben, war direkt uns irgendwie Hüte kaufen. Kein Schatten und so. Ne? Wir waren ja wir waren einmal in Las Vegas im August. Oh. Und das ist wirklich Selbstmord. Ne? Da hast du ja selbst nachts um 2 irgendwie noch 30 Grad. Ja, irgendwie keine Ahnung. Und das Krasse war wirklich, dass als wir dann mittags so waren, irgendwie nach der ersten Partynacht an den Pool. Du hast es irgendwie nur 5 bis 10 Minuten im Pool ausgehalten. Dann wurde der so pisswarm, dass du dir gedacht hast, das ist keine Erfrischung mehr. Also bist du wieder raus. Hast es aber auch nur irgendwie 5 Minuten draußen ausgehalten, im Schatten, weil es einfach so scheiße heiß war, dass du dir gedacht hast, ich muss wieder in den Pool. Ja, dann bist du wieder in den Pool 5 Minuten, weißt du, bis der wieder... Ja, aber ich glaube, also, dass du mit dem Schatten keinen Schatten haben, wo du extra, damit du halt in die Cousines reingehst, ne? Ja, damit du schön drin bleibst die ganze Zeit und nicht rausgehst. Aber ich fand, trotz allem fand ich natürlich jetzt eigentlich ganz gut. Du warst ja nicht so voll begeistert. Du bist ja kein großer Fan geworden. Von San Diego nicht? Mhm. Las Vegas. Las Vegas. Nee, das war eine Art Disneyland für mich. Ja, war es ja auch. Ist alles, ja auch. Also man traf halt nicht so unbedingt auf irgendwelche Leute, die geerdet gewesen sind. Die kommen ja auch so Party machen einfach hin. Ja, ja. Und du, anders kannst du dich auch gar nicht mit den Leuten da unterhalten, finde ich jetzt. Oder vielleicht waren die ja nicht so zugänglich. Das weiß ich nicht. Aber mein Nachbar ist ja so Spielautomaten-Programmierer. Bei einem großen Glücksspielmenschen Firma in Deutschland, und der ist irgendwie so alle 3 Wochen irgendwie so in Las Vegas, um zu gucken, wie die Maschinchen da funktionieren. Und mit dem war es dann ganz, ganz lustig, sich darüber zu unterhalten. Vielleicht müsste man auch einfach mal dahin, wenn der da mal da ist. Aber der geht doch in lokal, also da, wo ich eigentlich auch gerne hin wollte, in die lokalen Casinos. Also. Ja, nicht in die, Touristendinger. Nicht diese Touristendinger. Also ich fand schon zum Beispiel, einen großen Unterschied zwischen Downtown Las Vegas und Strip. Ja, natürlich. Downtown war schon ein bisschen so zugänglich, du hast Straßenmusiker gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, man ist auf der Straße, macht Party auf der Straße. Also Fremont. Fremont Street da auch. Weil das wohl diese Kuppel drüber ist, ne? Genau, Fremont Street, ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil du hattest das Gefühl gehabt, okay, es geht jetzt einfach, die Party ist hier auf der Straße. Ne? Und in auf dem Strip... Du hattest nur diese Casinos, wo du Ewigkeiten hingelaufen bist. Also du bist ja echt Ewigkeiten hingerannt die ganze Zeit. Ja. Und wenn du drin warst, warst du also nur Touristen, die fotografiert haben. Und Leute, die gezockt haben. Leute, die zocken, die machen keine Party, die zocken. Richtig. Obwohl wir waren ja wirklich, das war auch das erste Mal vor 5 Jahren, als wir da waren. 5 oder 6 Jahren. Das war, glaube ich, das 3. Mal insgesamt oder 4. Mal, dass ich in Las Vegas war. Mhm. Und das 1. Mal, dass ich aber alt genug war, um zu trinken und zu spielen und all sowas... Weil sonst darfst du ja als Minor, wie die es so sagen, ne, wenn du unter 21 bist, darfst du ja noch nicht mal stehen bleiben. Ich habe das einmal gemacht irgendwie mit 17, dass mir mein Schnürsenkel aufgegangen ist und ich runtergegangen bin und mir den Schnürsenkel zugemacht haben und da direkt der Security kam und sagte, nein, du musst weitergehen, du darfst ja nicht stehen bleiben. Und ich bin so, Aber es gibt auch so Kindercasinos, gibt es auch. Die gab es damals, jetzt komm, das war bei mir 95, 96, als ich da war. Das gab es bei mir damals noch nicht. Ja, also da gab es noch die weißen Tiger von Siegfried und Roy. Ja, und dann gab es diese Piratenshow bei Treasure Island, dann gab es die Feuershow Mirage und. Mirage. Venetian gab es noch nicht, ne? Nein, das gab. Venetian doch! Das kam später, das war wahrscheinlich dann, als ich das. Irgendwann später dann da war, das kannte ich aber auch schon. Und ich werde aber nie vergessen, dass im Mirage gab es ein super Buffet. Und die hatten, das war ein Berg an Garnelen und Schrimps, wo ich mir erst so dachte, so, ich bin im Himmel. Und du fragst dich aber, wo kommen die in der Wüste Garnelen? Richtig, ganz genau. Ganz genau. Fragst du dich mit 16, fragst du dich das doch nicht. Da fragst du dich aber 32 nicht. So wie viel. Ja schon irgendwie einen Fluss haben. Vor allem, wenn man weiß, wie die... Ja, da Hoover Dam. Hoover Dam, it's a damn Hoover Dam. Also das ist ja... Ja. Ich habe, also wir haben kein Buffet besucht. Also wir waren in keinem einzigen Buffet. Weil das letzte Mal, dass ich da war, das vorletzte Mal, dass ich da mit meiner Mutter zusammen sind wir ins... Also die sind totale Fans von Buffets. Ja. Buffet ist super, super geil. Und wir waren im Caesar's Palace. Mhm. Die hatten richtig leckeres Essen, aber ich war danach so voll gefressen. Mhm. Es war schon körperlicher Schmerz einfach. Es war nicht schön. Es war kein angenehmes Gefühl. Es hat einfach nur wehgetan. Also deswegen halte ich mich auch irgendwie fern von diesen Buffets, weil du weißt auch nie, wie der Körper darauf reagiert. Ich hatte zum Beispiel, ich esse super auf mein Leben gerne French Toast. Mhm. Aber anscheinend bin ich allergisch auf diese Scheiße. Weil sobald ich das in den Mund habe, schwillt bei mir alles an. Ach du lieber Gott. Und ich kann gar nichts mehr machen. Ich hätte damit eigentlich kein Problem. Das Lustige ist, nach, ich habe irgendwie so ein komisches Magen-Darm-Zeugs irgendwie so nach oder während Karneval gekriegt und sowas. Und seitdem irgendwie so Frühstück und eine Mahlzeit und dann bin ich voll gefressen. Mhm. Das hatte ich noch überhaupt nicht, deswegen nehme ich total ab und sowas. Und es hält sich irgendwie noch. Also ganz, ich habe mich daran gewöhnt, nicht so viel zu essen. Ganz, super. Ganz merkwürdig. Ja. Ja, aber auch komisch. Oder man denkt sich, oder was, das hast du früher nicht reingeschaufelt. Also ich meine, Kaffee ist bei mir gerade auch nicht drin. Mhm. Weil will ich nicht, brauche ich nicht. Und früher, ja, ich habe ja morgens eine Kanne Kaffee gesoffen mit halt Milch und Zucker dabei und allein das schon nicht mehr und ganz merkwürdig und sowas. Deswegen hätte ich früher gesagt, also irgendwas reinschaufeln, habe ich überhaupt kein Problem mit. Auch in der Ukraine, das habe ich ja auch alles gegessen. Das war ja doch durchaus merkwürdig, was die dann da aufgetischt haben. Und aber magentechnisch überhaupt kein Problem. Heute weiß ich es nicht. Aber was mein Nachbar damals zum Beispiel erzählt hat, ist, dass er halt, um herauszufinden, wie die Maschinen da funktionieren, $100 reinschmeißt. Und danach, nach den $100, ja, weiß er, wie das funktioniert. Dann habe ich ihn auch gefragt, okay, meine Idee war gewesen, wenig rein und wieder rausholen. Vielleicht kriegt man den Dollar wieder raus und keine Ahnung was. Und ist das denn Blödsinn? Ja, das ist Blödsinn. Ja, die haben ja auch das so Cent-Maschinen, ne? Wo, ja, das ist auch. Wo die Omas von haben. Nicht so oft. Aber nicht so oft, ne? Das war ja nur in den älteren Casinos, die wir gesehen haben, glaube ich, noch. Ne? Ja, aber holt ihr denn da was raus dann, wenn ihr da 100 Dollar reingeschmissen habt? Darf er nicht. Darf er doch gar nicht, oder? Wieso darf er das nicht? Also ich spiele 100, also es spielt ja nicht wegen des Geldes, es spielt ja einfach nur, um rauszufinden, wie die Maschine funktioniert. Ja, ja. Also achso, der macht das beruflich bezahlt, oder ja, was? Ja. Ah, okay. Okay, okay. Ich habe ihn okay, nicht gefragt, ob er hinterher so spielen kann, dass er gewinnen kann. Das weiß ich nicht. Na, manche darf das nicht. Ist ja nicht der Automaten-Rainman, ja? Also ist der Automaten-Rainman. Aber das merkt doch keiner. Oder musst du angeben, dass du irgendwie... Ich weiß gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder einfach so beliebig machen darf, weil sonst müsste er nicht mehr arbeiten. Da müsste er einfach nur einmal privat dahin fliegen und... Ich weiß, deswegen weiß ich nicht, ob es so einfach funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Aber es übersteigt, glaube ich, auch ein bisschen meine Fähigkeiten. Wenn ich mir einfach vorstelle, ich meine, ich bin sowieso nicht so ein Mathe-Ass, aber wenn ich mir vorstelle, was du dir eigentlich merken musst, um das System hinter den angezeigten Symbolen... Ja gut, aber da hat ein Schema. Ja, aber da hat ein bestimmtes Schema. Ja, das ist ja immer... Ja, natürlich. Ne, und dann, aber es ist wahrscheinlich wie dieses Kartenzählen beim Blackjack oder so. Das darfst du ja auch nicht, oder? Ja. Aber wenn du da irgendwie das so ein bisschen raus hast, dann ist das ja auch kein Problem. Die dürfen noch nicht, erkannt werden als... weil der kommt ja dahin, der fährt ja dahin, um auch so viel Maschine funktioniert, damit die hier programmiert werden. Ja. Und wenn das einer in Las Vegas rauskriegt, dann kriegt er auch Ärger. Darf er auch nicht erkannt werden. Weil es ist ja nicht so ganz legal. $100 da reinzuschmeißen, um zu spielen? Nein, das schon. Aber jetzt die Maschine quasi so, das nur aus reinen Zwecken rauszufinden, wie die Maschine funktioniert. Den Algorithmus der Maschine rauszufinden. Glaubst du, das verstößt gegen irgendwelche Spionageabkommen oder was? Das nicht, aber ich glaube schon, dass das wenn das jemand einfach so rauskriegen würde, würde das nicht so geil finden. Ja, der könnte doch dann, was weiß ich, zu seinem Kumpel sagen, pass mal auf, so und so und so und so und so und so. Und so und so. Und dann machen die da Tim Maybach mit. Vielleicht macht er das auch. Ich weiß es nicht. Nein. Der lebt nicht so, dass... Weiß man's. Das wird schon seinen Sinn Konto haben. Nicht haben. Ja. Ja. Ich fände es total schwierig. Also irgendwann saß man ja von irgendwelchen Maschinen, wo dann an ganz unterschiedlichen Stellen immer so 5 Symbole sich dauernd abgewechselt haben und sowas und ganz unterschiedliche Sachen. Und also für mich war das nichts. Ich habe da vor 5 oder 6 Jahren da einmal mich vor so eine Maschine gesetzt und dachte mir so, jetzt hast du es auch einmal gemacht. Es ist aber... Oh. Warum, du hast so Knöpfe, du hast nicht mal diesen... Ja eben, das ist, du drückst nur noch Knöpfe, ja, und dann schmeißt du da irgendwie einen Dollar rein und kannst dafür 100 Spiele machen, weil es irgendwie nur einen Cent kostet oder so pro Ding. Und wir haben einen Automaten haben wir gefunden noch mit Münzen. Ein Downtown gab so ein uraltes Casino irgendwie. Ja. Die hatten auch diese Frittierbude da direkt im Casino. Ja. Wie ein Würstchen. Frittierte Snickers auch, oder? Nee, frittierte Oreo-Kekse. Ja. Ich glaube, frittierte Snickers habe ich auch schon mal probiert oder so. irgendwo, weiß ich aber nicht mehr. Und die hatten frittierte Orion-Kekse. Ah, okay. Das war das Merkwürdige. Neben den deutschen Hot Dogs. Deutschen mit Hot Dogs mit Sauerkraut drin. Deutschland, ja. Zum Frühstück. Richtig, wer ist denn sonst nicht sehr? Wir knabbern hier gerade Sauerkraut. Lecker, lecker. Ja. Aber du wirst lachen, mein Lieblingsflammkuchen ist der mit Sauerkraut und Mettwurst. Ja, warum auch nicht? Du wirst lachen, hat sie gesagt. Ja, klar. Klar. Klar. Nein, das kann ich gar nicht glauben. Prost. Prost. Wohl sein. Ja, also. Haben wir eigentlich ein Thema? Erst nach 45 Minuten? Ja, ne? Ja. Wodka. Wodka. Kalinka. Du wolltest nicht singen? Ihr könnt auch die Klappe nochmal rausholen und hier live für Podcast nee, singen. Nee, komm, nein, wir probieren es einmal aus. Es hört sowieso keine Sau außer uns. Ja. Die haben nach 45 Minuten eh alle schon. Ja, genau, da schlafen die schon alle. Ja, wie inklusive uns. Wo ist denn der Text? Ich brauche aber das Ding für den das Text. Ding? Das Liederheft. The Lyrics. Ist das? Nee. Wo letztes Mal hast du hier was, konnte ich hier gar nichts. Hast du so Lyrics? Hotel California, oder was? Ja, Hotel California. Komm, wir singen Hotel California. Das hat sich so schön angehört. Echt? Ach, Carsten, bitte. Schleimer. Du wirst lachen, das hat sich so schön angehört. Kommt da ein Intro oder ist da kein Intro? Darf ich dir das Ei reichen? Oh. Nächstes Mal, Ohr. Kann man das hören? To stop for the night. There she stood in the doorway. I hear the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find us here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I call up the captain, please bring me my wine. We haven't had this spirit here since. Chambers are gathered for the feast. They step in with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, oh, for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax at the night, man. We are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find us here. Lachen, das war gut. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Als war ein traumhafter Auftritt mit Tati in the Band and the Friends. And the Friends, genau. Ja, für das zweite Mal überhaupt das durchsingen. Ja, finde ich echt gut. Super. Ja, wir haben nur einmal, wir hätten noch einmal den Dings, aber es ist ja egal. Cool, ist egal. Ja. Das ist keinem aufgefallen. So professionell, wie wir hier aufgetreten sind. Absolut, absolut. Nicht einen Ton verhauen, nicht einmal daneben gespielt. Wer übt, kann nichts, ja. Richtig. Wer übt, ist feige. Ganz genau. Wer übt, ist feige. So sieht's aus. Und jetzt spielen wir nochmal Wake Me Up. Kenn ich nicht. Ah, das ist ja total, eigentlich super einfach zu spielen, aber es ist super schwer zu singen. Ach, das ist dieses So Wake Me Up When It's All Over. Ja, das kann ich nicht singen. Tatjana kann das bestimmt singen. Ja. Wenn das einer kann, dann Tati. Ja. Tati, Tati. Tati sings in place. Sings in place. Katastrophe. Jetzt wäre Zeit für das Eis. Sehr viel Alkohol interessant. Absolut. Ja. Aber ich bin nicht so betrunken wie über die letzten Male. Scheiße. Also ich glaube, am betrunkensten war ich immer noch. Wir haben ja auch gerade mal 52 Minuten. Und letztes Mal war es ja 2 Stunden. Und ja, wir hatten auch eine ganze Flasche Rhabarber. Oh, das war, ja, stimmt, das war eine halbe Stunde. Das war Silvester. Und ich habe ja gedacht, es wäre nur eine halbe Flasche gewesen. Nee, es war eine ganze Flasche. Von einer halben Stunde haben wir die leer gesoffen. Ja, da haben wir ganz schön... Das war an Silvester, ich erinnere mich. Ja. Und danach haben wir noch... Malte auf Party gemacht. Ich habe ja auch an Altweiber immer bei den Behrensen kurzen ordentlich mitgetrunken. Ja. Und da hatte ich das zweite Mal in meinem Leben während des Saugens einen Filmriss. Meistens hat man auch während des Saugens einen Filmriss. Ich hatte ein geprelltes Steißbein an Altweiber. Ich habe gehört von deiner Performance. Ja. Habe ich was verpasst? Auf der ich auf der Fensterbank in so einem Club getanzt. Du hast wohl auf einem breiten Brett so ungefähr... Das war die Fensterbank. Zwei Finger breit war. Richtig, ganz genau. Da hatte ich aber auch ich hatte keinen Filmriss, aber ich hatte ein total verzogenes Zeitgefühl. Ich habe wirklich gedacht, du hast da 5 Stunden lang drauf getanzt. Aber als wir reinkommen, oh, boah, guck mal, die sind da immer noch. Als wir mich draus waren, Wahnsinn. Meine Fresse. Ist doch langweilig, 5 Stunden da auf dem Fenster. War jetzt nicht so lange, wie ich dann gedacht habe. Nee. Sowas. Es war ja auch aufgrund des Adrenalins, wie ich es nennen möchte, ja, ist mir der Schmerz jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Das war der Schnaps, oder was? Sondern als ich nachts dann zu Hause im Bett mal wach geworden bin, dachte ich mir auf einmal so, aua. Aua. Aber ich kenne das. Ich hatte vorletztes Jahr Weihnachtsfeier. Nee, letztes Jahr. Nur vom Tanzen habe ich es immer gegen geratscht. Ich habe doch 1 bis 2 Mal weil irgendeiner... Das war runtergeflogen einmal. Ja, ja. Ein bis zweimal bin ich runtergefallen, weil da irgendeiner hatte sein Getränk verschüttet. Und das war ja nur so schmal. Ja. Und das habe ich aber nicht mitgenommen. Und auf einmal war es so flitsch, tschii, und dann mit dem Arsch gebremst. Blöd. Den Fall halt abgefedert. Ja, das ist auch so merkwürdig. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass du dir sozusagen was hättest tun können. Ich ja auch nicht in dem Moment. Ich weiß nur, dass jemand, ich weiß noch, dass jemand mich sofort hochheben wollte und ich so, Moment, ich muss erstmal mein Bein wieder gerade machen. Ja, das ist gerade noch ein bisschen verdreht. Klein, kurzen Moment. Und jemand, das war ich auch noch. Ja. Und ich so, Moment. Krass. Ja, ich hatte, weil ich immer Bärenzahn mitgesoffen habe und sowas, ab 8 Uhr wieder gedacht, wie auf der Krim. Ja, ich habe ja zu Hause alleine, als ich mich fertig gemacht habe, habe ich ja schon schön Whisky Cola getrunken. Und ja. Nee, wir haben ja gar nichts gesoffen vorher. Also ich weiß nicht. Also Langweiler! Ja, weil die Lady wollte ja nichts trinken. Und ich habe da auch nichts getrunken. Nennen Sie sie Lady? Lady. Diesmal heißt sie Lady. Ich dachte, Benny Schraube wäre auch gut. Benny Schraube? Ja, aber das Bini, war, dann habe ich mich Bini, ja mit... Benny Schraube ist auch gut. Dings getroffen in der Stadt. Und dann kamt ihr ja kurz danach auch schon. Da habe ich noch eine Pizza gegessen. Bei Matteo oder wie es hieß. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, ab 8 Uhr gar nichts mehr getrunken und hat auch vollkommen ausgereicht. Ja. Ja. Und das muss man einfach nur konsequent mal durchziehen. Das muss man wirklich einfach mal, das machst du ja normalerweise nicht. Eigentlich säufst du ja weiter, wird. Ja, es geht aber. Richtig straight durch, bis Hacken stramm und dann sein lassen. Also ich bin auch dann, ich glaube, als Weiber war es eigentlich noch recht spät. Und dann war, bin ich aber irgendwann auch nach Hause gefahren und mir irgendwie noch eine Pommes geholt, wie man das halt so macht, ne, an Karneval oder auch sonst, wenn man irgendwie in der Altstadt durch ist. Habe mich in die Bahn gesetzt und bin nach Hause gefahren. Habe dann irgendwie Leute kennengelernt. Das war ganz lustig. Das hat mich halt so ein bisschen verkürzt. Neue Freunde fürs Leben gemacht. Und bin dann irgendwie, weil es die Bahn war, die dann nicht ganz bis zu mir fuhr, bin ich dann auch noch ein Stück nach Hause gelaufen. Das war alles noch in Ordnung. Also alles. Bin gut nach Hause gekommen. Hab mir vorher noch in der Tanke eine Dose Cola geholt. Ich war auch noch relativ rational, weil wir zum Schluss ja noch bei dieser Pizzeria standen da beim... Vor dem Eingang so eine U-Bahn, wumm. Supo. Genau. Und ich hatte vorher irgendwas zu essen gehabt. Ich glaube, irgendwas Kleines, aber irgendwas und sowas. Und wir standen da und sowas. Ich weiß gar nicht, mit wem wir da noch alles so standen und sowas. Aber jemand fragte uns dann so, wollte wirklich noch was essen? Ich so, nö, ich hatte eigentlich gerade was. Ja. Und das normale Saufgehabe ist ja von wegen, ja. Pizza geht immer. Und wir waren an Karnevalssonntag, waren wir dann erst noch in der Altstadt kurz und danach sind wir noch ins Krönchen gefahren und haben da noch was gegessen. Und ja, aber da war ich noch unterwegs, oder? Nee, waren wir nicht. Mm-mm. Also ich muss irgendwie um 9 oder so, meine ich, war ich zu Hause. Weil Anni war, glaube ich, auch um 9 zu Hause, oder? Ja. War noch meine Mutter das Essen. Genau. Wir waren dann ja auch relativ früh noch hier. Beni, meinst du? Beni. Beni Hammers. Und Beni Schraube. Beni Schraube. Was noch sehr witzig gewesen ist, also ich war natürlich relativ schnell und auf, ich laber jetzt alle Leute durch. Und wir waren ja mit Leuten unterwegs, die sich auch das gefallen lassen, dass man sie durchlabert. Du bist so freundlich, war. Ich doch nicht so krass. Ja, weil wir standen ja auch wirklich hier auf dem Burgplatz. Und da dachte ich, es ist schon super spät, weil... es dunkel war. Nein, es war noch nicht dunkel, aber... Es waren riesige Pfützen auf diesem Burgplatz, ja. Wo ich dann dachte von wegen, man hat doch 3 Tage gar nicht gerichtet. Es geht mir ab. Und dann dachte ich, das muss super spät sein. Wenn so viel hier rumgepisst wird und keine Ahnung was, dass du riesige Pfützen da irgendwie so hast. Und das war halt erst 19 Uhr oder sowas. Ja. 19 Uhr, wo die da schon an der Mauer stehen und früh... Die fangen ja um 12 an, was denkst du denn? Ach, früher fangen die an. Ja, ich dachte irgendwie so, Hemmungen fallen erst... Irgendwo. Nicht hier. Ich habe ein Ohrring verloren. Oh nein. Beim Tanzen? Ja, wahrscheinlich eben, als ich meine Perücke abgezogen habe. Wo hast du die? Da irgendwo abgezogen. Ja, nee, ich merke es nur gerade. Also wenn ihr so einen Ohrring findet. Ja. Nicht aufstehen, nicht mit mir irgendwo drauf treten. Nee, die habe ich. Das liegt hier irgendwo rum. Also wenn ihr so einen findet. Ja. Finden wir gleich bestimmt. Dann ist das meine. Was ich dann aber auch sehr witzig fand, dass ich... Beni Schraubes Schwester dann irgendwie so dicht gelabert habe, von wegen über Beni. Immer? nicht wie immer, aber ich habe gehört, dass sie, uns nur aufgefallen ist, dass sie manchmal irgendwas verheimlicht. Also wir sind irgendwie mal nach Hause gefahren und sie musste irgendwo, er musste irgendwo ganz raus, spontan und so, als ob unser Eins das nicht mitkriegen dürfte und keine Ahnung, was wo unser Eins sagt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt irgendwas vorhast, was schlimmer ist, was wir schon mal irgendwie so selber gemacht haben. So von wegen, also du kannst schon, wir können dich da hinbringen, wo, wir waren nicht mal im Taxi, einer ist gefahren. Also der hat sie wirklich irgendwo hingebracht, wäre aber kein Thema gewesen und sowas. Und dachte ich, das Einzige, das Verheimlichen ist immer so, weil du hast es eigentlich gar nicht nötig. Ich kenne das, weil ich früher das auch gemacht habe. Ich habe das vor meinem konservativen Background auch gewisse Sachen verheimlicht, wo irgendwo für mich damals klar gewesen ist, das ist für die jetzt eher sehr ausgefallen, was ich dann so tue. Und dann, wenn ich denen das aber nicht erzähle, dann ist auch alles gut. Ich muss denen wirklich nicht alles erzählen. Und wo ich heute sagen würde, für das Alter ist es, glaube ich, immer noch gut gewesen. Also man ist ja, wenn man wieder laxer und sagt von wegen, ach, ich hätte es eigentlich nie verheimlichen müssen. Ich glaube, mit in Anfang 20ern würde ich das nochmal durchleben, ich würde es wieder verheimlichen. Ich würde das nicht an die große Glocke hängen und keine Ahnung was und sagen von wegen, nö, ich habe nie irgendwie mit Frauen Erfahrung gehabt. Und weil mein großer Bruder Spätzünder gewesen ist und sowas. Und meine Mutter damals. Ich hätte das Ganze verheimlicht. Ich hätte. Im Nachhinein denkt man sich, hä, muss man nicht, weil verheimlichen ist ja doch ein bisschen blöd und keine Ahnung was. Aber gut, ich kenne das halt so und aber. Und witzigerweise am gleichen Abend meinte Benni, ja, ich habe ja früher irgendwie Sachen verheimlicht, mache ich nicht mehr, ist blöd. Ja. Gut. Ja, ist blöd. Thema beendet. Alles gut. Und da wusste ich gar nicht, und sowas hat ihr, hat seine Schwester. Sein Bruder? Sein Bruder. Da irgendwie so zu laut geredet oder gleich was erzählt und sowas. Und es wäre nämlich sehr witzig, wenn es gar keinen Zusammenhang gäbe. Ja. Ich glaube, es gibt gar keinen Zusammenhang. Ja. Ich weiß es nicht. Beni hat nur zu mir gesagt, du wolltest ein ernstes Gespräch führen, während er nichts gehört hat. Nichts gehört hat? Ja, weil es so laut war irgendwie. Wo ihr wart, keine Ahnung. Ihr war nicht dabei, ich weiß nicht. Ich habe ja Party gemacht. Party. Party. Ich habe mit ihm gar nicht geredet. Hast du nicht? Nee. Okay. Nee, ich habe seinen Bruder durchgelabert. Und die Schweizer so ein bisschen. Österreicher. Die Österreicher. Die Österreicher. Die Ösis. Die schnellen Österreicher. Ösis. Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Ja. Aber haben wir wieder ein. Aber nächstes Jahr Karneval. Du musst mir da. Also ich. Was? Die Kostüme, die wir da. Ja, auf jeden Fall. Geil, oder? Ne? Ja, ich bin da voll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ja. Wir können auch Wonder Woman und... Ja, fände ich sehr geil. Ich habe ja noch eins von Wonder Woman. Ich habe auch... Nein, ich habe das Dings von Wonder Woman. Ja, aber ich habe T-Shirt mit Cape und Krone. Ah, okay. Ich habe auch überlegt, vielleicht gehe ich als Supergirl. Supergirl ist auch gut. Kannst du vielleicht auch rot machen, ne? Rot. Ja. Fände ich, glaube ich, auch gut. Aber schwarz mit hier, mit Bett... Ja, das ist sehr geil. Ja, finde ich auch geil. Ja. Ja. Gefällt mir gut. Wobei? Oder wir können als Riesenmeer gehen. Das mache ich schon das ganze Jahr über. Also. Ja, aber ich fand die Idee fand ich schon ziemlich cool. Ja, ist schon reagiert man jetzt als weiblicher sich Verkleidender auf die Gegebenheiten des Düsseldorfer Karnevals? Inwiefern? Ich fand es schon, also ich meine, ich habe es ja erst zweimal mitgemacht, ich weiß nicht, nein, ich müsste es mehrere Mal mitgemacht haben jetzt, ne? Ich weiß nicht, ich war nie dabei. Als Papa bin ich immer im Zelt. Ich erinnere mich gerade an zweimal, aber wir müssten da öfter mal auf Karneval hier gewesen sein. Nee, letztes Jahr waren wir in Schüttorf. Ich war Altweiber. Ganz über Karneval? Ich war im Zelt, wie immer, und dann waren wir in Schüttorf. Ich glaube, wir sind direkt am Freitag, bin ich direkt am Freitag nach Schüttorf gefahren. Und das Jahr davor waren wir auch drüben. Drüben? Drüben? Bei Jens? Nee, bei Jens war ich nur ein einziges Mal. War das letztes Jahr? Nee, das war das Jahr. Das war nicht letztes Jahr. Nee, da waren wir ja auf jeden Fall sonntags waren wir auf der Kühe hier mit Wägelchen. Richtig. Das war aber nicht letztes Jahr. Das war vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Klöten Klaus. Da warst du Altweiber unterwegs. Du bist immer Altweiber und nicht unterwegs. Ja gut, wir haben uns... Nee, das war nicht Altweiber, das war Karnevalssonntag. Aber Altweiber warst du auch als Klöten Klaus, meine ich. Mit Anni. Manny. Als Lady. Doch, da habe ich, glaube ich, irgendwelche lustigen Sprüche noch. da deswegen gekommen, ja. Ja, aber ansonsten ist es sehr ungewagt, was jetzt mittlerweile so in Düsseldorf rumrennt. Ich fand es ein bisschen enttäuscht, als ich das Kostüm von Bubbles hatte, dass da kaum einer reagiert hat. Also, weil ich beim ersten Mal, als ich es anhatte, boah, es war so krass. Leute haben mich nicht gehen lassen. Ja, ich habe so viele Fotos gemacht und irgendwie... Weil es ein bisschen abgetragen ist jetzt, oder? Ich weiß jetzt, da haben die, weil ein paar Mädels haben geguckt, so, und ich habe immer so gewunken, dann habe ich immer so ganz früh zurückgewunken. Aber ansonsten war das... Ich weiß auch zu spät, weil ich weiß es nicht. Aber ich wurde einfach nur als fette... Ja, vielleicht... Einfach nur als fett bezeichnet die ganze Zeit. Einfach nur die fette Rothaarige da hinten. Die fette Rothaarige. Oder als Schwangere wurde ich auch von ein paar titelt. Aber es war irgendwie nicht so wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal war das echt... Ich glaube aber, das war einfach, weil da Little Britain noch viel... mehr in den Köpfen. Ja, das war nicht unbedingt Little Britain. Das war einfach nur, irgendwie bin ich auch rumgelaufen. Also, oh, Germany's Next Top Model. Ah! Und es war alles so ein bisschen, also es hat keiner als Mrs. Devine erkannt oder so, aber es wurde einfach nur ganz anders, ne, die ganzen, weil die wollten mir nicht dauernd an den Arsch packen und so. Und es war schon anders. Ja. Selbst die Polizisten haben gelacht, dass ich dann versucht habe, mir an den Arsch zu packen. Kann's gehen. So kann's gehen. Do you want a drink? Nee, ich trinke jetzt erstmal ein Wässerchen. Ach Mensch. Ich habe schon so viel getrunken. Also was ich auch sagen muss, also als Mann hatte ich jetzt, außer dir natürlich, waren da keine Hingucker. Oh. Ich war doch kein Hingucker. Man konnte dich mit der Frisur sehr gut wiedererkennen. Ach, das stimmt. Ja, die bunten Haare hatte ich. Ja, das zum stimmt. Beispiel. Ja, ich meine, es war nicht darauf ausgelegt. Fandest du, ich war kein Hingucker? Ich war kein Hingucker? Du warst ja im Zelt. Erstmal war ich das Zelt und dann war ich im Zelt. Nein, warst du nicht. Doch klar, ja, stimmt. Ich hatte die bunte Perücke an. Also du warst schon, klar, selbst wenn man da mitläuft, da war so von wegen, oh, du rennst jetzt mit jemandem mit, der, nur ein bisschen nicht mehr. Ja, ganz genau. Number one, not number two. War schon jemand, der auffällig gewesen ist, der provoziert hat? Und ich fand bloß, das ging ein bisschen unter, weil sonst das gar keiner gemacht hat. Es ist aber tatsächlich so, dass Leute nicht mehr so kreativ sind bei der Kostümauswahl. Die machen, also die kaufen ja alles, es gibt ja alles zu kaufen mittlerweile. Auch diese Einteiler, alle tragen diese Einteile, die sind total praktisch, klar, schön warm, praktisch. Aber ich finde das aber auch ein bisschen langweilig. Also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, dreimal eine Gruppe von Männern als Top Gun verkleidet. Da ja, aber es schon seit Jahren. Die machen das Kostüm kenne ich ja schon seit 3-4 Jahren. Das finde ich ein bisschen langweilig, weil halt drei Leute oder die Gruppe halt komplett immer genau gleich aussieht. Ja, man kauft sich immer, bestellt sich halt ein Kostüm. Vorher hat man sich zusammen an Gruppenkostüm gebastelt, heute bestellt dann man sich. Dann haben sie den Einteiler und eine Brille auf und das war's dann. Ja, total kreativ. Aber es ist auch darauf ausgerichtet, Frauen abzuschleppen. Genauso wie dieses sexy, du hast einfach eine Berufsbezeichnung, einfach du machst ein sexy dran, hast schon Karnevalskostüm, machen die Kerle das gleiche jetzt mit ihren Top Gun und Matrose oder Rennfahrer, was gibt es alles. Wobei mir das Top Gun, ich finde das langweilig. Also ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich da als Mann anders reagiere, als ob Frauen da intensiver drauf anspringen. Ja, wahrscheinlich schon. Also Top Gun ist dann doch schon geiler Typ. Geiler Typ. Oder Cowboy, geiler Typ. Also warum geiler Typ? Die haben also so, als ob man irgendwie so bei einer Gartenarbeit ist. Mit ein paar Abzeichen drauf. Ja gut, aber. Du siehst ja nichts von der Figur. Ich weiß, aber das ist ja, wenn die in Europa sind, denkt man sowieso, geiler Typ. Da fällt das nicht auf. Wie wir schon mit deiner Cousine meinten. Das fällt nicht auf, wenn da einer von den Scheiße aussieht. Weil da gibt es irgendeinen, der gut darin aussieht und dann projiziert das Ganze auf die anderen auch. Aber du hast ja gar nicht. Ich meine, du. Du siehst ja keine Muskeln. Die sollten nicht zu dick aussehen. Nee, aber meistens haben die schon gerade aus. Wir reden gerade über die Top Gun Kostüme. Findest du, es sieht denn attraktiv aus? Top Gun Kostüme? Ja, die sind. Ja, die Piloten. Wie die Österreicher. Ja. Wie die Österreicher. Ja. Ob ich finde, was finde? Du es irgendwie geil findest. Tönt dich das an? Nee. Dann lieber Tinder. Das ist mein Problem. Das habe ich als Kerl immer gedacht. Boah, ihr seht aus wie irgendwie, als ob ihr gerade aus dem Garten kommt und sowas im Garten arbeitet. Nee, das war schon Dings, aber. Und dann drei Leute, die genau gleich aussehen, in einer Reihe. So. Ja. Unsere Österreicher hatten natürlich nichts vor, also sowas, aber. Ich weiß nicht, ob die anderen, die damit rumliefen, nicht doch irgendwas. Ja, haben. Natürlich. Also, natürlich. Das Kostüm ist dazu da. Ja, ja. Genauso wie sexy Krankenschwester. Ganz oder? Genau. Und sexy, weiß ich nicht. Sexy Nonne. Ist sexy, sexy Krankenschwester dazu da? Ja. Natürlich. Aber es gibt auch sexy Krankenschwestern, die mit ihren Kerlen rumrollen. Ja, aber da, auch da ist dann, die wollen sich dann halt auch irgendwie ein bisschen zur Schau stellen. Man will dich auch geil fühlen. Ja. Ja. Guckst du mal. Ganz einfach. Wobei dieses Attraktivität-Ding. Auch also ein bisschen ausschnitt. Beim Karneval denke ich mir auch. Ist kein Hingucker. Nee, überhaupt nicht. Also wenn du da teilweise siehst, wie die Mädels rumlaufen. Ja, das ist echt das Ding. Und sowas, ja, eben. Ne? Aber als wir da in dem Lokal waren, wo du auf der... Ja. Da war ja, hast du das mitgekriegt? Da war ja einer, die war erst mit Krümelmonster am Gange. Ja. Aber dann kam ein Matrose. Ah, okay. Und hatte Krümelmonster verschissen. Ehrlich? Wo ich dann auch dachte so, ja, ah, guck okay. Mal. So ein ganzkörperer Krümelmonster ist dann nicht so geil wie Matrose, ja. Und sowas. Und ja. Wo ich dann auch dachte... Der so zugekleidet und sowas, du guckst ja. Gar nicht, wie der im Gesicht im Richtung. Was war mit David Deal? Kann man David Deal gut an? Nein, überhaupt nicht. Wer? Nein, David Deal. David Deal. Achso. Nee, also ich meine, ich fand, also die Fotos, die ich gesehen habe, da dachte ich auch, oh, du bist ein verwirrter Professor eher. Mit der Brille und sowas. Sieht aber immer aus. Ja, aber hätte man vielleicht dann irgendwie so anders gemacht, fand ich dann so ein bisschen. Markant, aber auch, okay. Ja, aber wenn du es nicht drauf anlegst, dann passiert dir, glaube ich, auch nichts. Weil ich glaube, unser Cowboy, der dabei gewesen ist, da dachte ich, meine Güte, seinen Cowboy-Hut, den habe ich extra gefragt, also, was trägt er das normal? Oder ist das jetzt Verkleidung und sowas? Weil ich dachte, es passt sehr gut. Ah, okay. Bei ihm. Okay. Und der war aber auch auf gar nichts aus, sondern nur ein bisschen mit seiner Ex-Freundin am Gange und naja. Ja, ich meine, die Kontakte waren dann eher der Hinsicht und nicht auf irgendwas anderes gerichtet. Und wenn du das so machst, passiert ja auch überhaupt, also als Mann passiert ja dann überhaupt nichts. Nee, Frauen sind da auch nicht unbedingt Karneval so. Also es ist ganz was ich eben meinte mit dem Ausschnitt und keine Ahnung was und sowas. Also bei dem Matrosen war zu sehen, der durfte alles anpacken und sowas. Und das war dann, glaube ich, sozusagen diese Sexiness im Karneval. Ich habe nicht viele Erinnerungen an Altweiber, von daher. Ja, wir waren ja auch nicht so lange da. Um 11 Uhr haben wir, glaube ich, schon den Rückzug gemacht und wir waren, na gut, wir waren seit 17 Uhr dann los. Das halt so ist Karneval. Hm? Wie das halt so ist, Karneval. Ja, ja. Reagiert man jetzt da drauf? Das war die Ausgangsfrage, wenn auf künftige Verkleidung. Also wenn jetzt dieses Provokante bei dir nicht so provokant gewesen ist, wie es schon mal gewesen ist. Also die Reaktion war irgendwie gar nicht die ich habe. Also ich habe echt nicht gedacht, dass er so... Egal oder was? Ja. Wie erwartet. Wolltest du die Provokation eher ja. haben? Und hätte ich nicht angezogen. Also war es ein enttäuschendes. Ja, es war eigentlich. Also es war mit dem Kostüm echt ein bisschen enttäuschend. Kinder haben viel geguckt, aber es war nicht. Zum Glück, ich war so viele Kinder unterwegs. Ein Kind hat sich richtig erschrocken. Das ist ein bisschen leid. Ja. Ja, aber ansonsten optisch hat mich da nicht wirklich irgendwas angesprochen. Also eher im Negativ, wo ich dann diese Komplettkostüme gesehen habe. Ich meine, das war aber auch eher Männer-Ding. Ich glaube, es ist aber auch völlige Reizüberflutung. Diese Mädels, die haben ja, selbst draußen tragen die nur irgendwie ganz wenig Stoff. Ne? Und die sind ja wirklich alle schon total drauf aus, irgendjemanden anzubaggern. Und das habe ich ja auch irgendwie im Zelt hinweg, wo ich ja später unterwegs war. Ja, die Mädels sind da schon relativ eindeutig drauf. Ja, aber auch Jüngere, oder nicht? Ja, Jüngere heißt, ich gucke da gar nicht sowieso nicht hin. Ja. Ich gucke ja nicht bei einfach 20-jährigen Mädchen. Also ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, früher war auch einfach anders. Früher waren wirklich ältere Frauen unterwegs. Weißt du, in den 90ern ja. War das so, es waren wirklich noch ältere Frauen. Als waren ältere Frauen unterwegs. Und das war einfach nur... Sind die jetzt auch noch, aber Glocken, halt... Glockenobst. Die sind ja dann da am Rathaus, ne? Ja, aber die sind, ja, aber jetzt, wenn du jetzt so rausgehst oder so, wenn du in der Kneipe bist, dann sind da nur irgendwelche junges Volk da. Ja. Ja, die, da machen die wahrscheinlich so mit teilweise ihre ersten Erfahrungen oder wie auch immer. Vielleicht müssen die Älteren jetzt zu Hause das Haus bewachen. Ja, die, oder die Enkelkinder. Wobei das auch nicht so passt zu Düsseldorf. Ne? Da würdest du ja gerade denken, so mit 30erinnen, ab Mitte 30er, die lassen da einen Altweiber nochmal in der Altstadt. Nee, meistens, die meisten finden das scheiße und finden es eher spießig. Also, weil unser, weil, also ich muss sagen, bei uns, die meisten Generation ist wieder Altweiber, weil der rausgegangen ist. Aber die davor, die paar Jahre davor, die haben ja gesagt, Karneval ist eher was für alte Damen, ist total spießig und ich gehe da definitiv nicht raus. Finde ich eher ätzend. Aber die jüngere Generation macht das wieder. Zum Saufen. Ja. Ja. Ja. So nichts anderes. Ich weiß nicht, ob das vorher. Ich habe das auch Anfang 20 für mich entdeckt irgendwo, aber dann auch relativ fix war es auch vorbei. Also, das Saufen oder was? Zu Karneval saufen. Weil wir sind ja auch, schnell während der Studentenzeit sind wir auch nur morgens früh hin. Na klar. Da war aber auch so, dass du um 5 Uhr durch warst. Du bist nach Hause gegangen. Ja, ist ja auch sicherer. Ja, aber da warst du einfach nur durch. Gibt es da was Normales, wie man sich sozusagen relativ normal verhält? Also ich denke gerade irgendwo an den Kinderkarnevalsumzug in meiner Heimatstadt. Der als Kinderkarnevalszug angefangen hast und mittlerweile hast du halt irgendwie so 6-7 Wagen da und die sind einfach mit Alkohol voll und die Eltern besaufen sich da. Ja, die Kinder sind daneben stehen. Und ich finde das eine merkwürdige Mischung. Mhm. Weil eigentlich für Kinder brauchst du ja nur so von wegen von hier nach da gehen und sowas und irgendwann guckt jemand aus dem Fenster und schmeißt Bonbons und die sind total zufrieden mit sowas. Und die wissen, die müssen jetzt irgendwie so hellau schreien. Kommen die Kamelle dann zu denen und nicht von dem Wagen aus? Ja, die sind aus Fenstern früher geschmissen worden, so wie ich das kenne und sowas. Aha. Ich habe das. Und es war noch beim Bäcker, gab es Berliner. Mhm. Kostenlos. Mhm. Ist wahrscheinlich bezahlt worden, aber und sowas, aber wir mussten jetzt nicht direkt bezahlen. Und das war dann so. Mutti nicht hinterher. Interessant, eine Tradition, der ja, interessant. Mh. Nicht so super geil, aber schon ganz, ganz lustig. Ich weiß nicht, wie ich das fände, wenn mein Vater sich währenddessen besoffen hätte. Also ich habe es nicht vermisst. Ja. Und das finde ich heute doch ein bisschen merkwürdig und sowas. Und so heute, ich weiß nicht, in Düsseldorf, damit bin ich jetzt nicht so groß geworden. Ich bin mit anderen spießigen Karneval so ein bisschen groß geworden und das hat mich nicht so gereizt. Und ja, sowas. Hatten, also und Sitzung und sowas hatten wir mal gar nicht. Ne? Was, sind Eltern, gehen da Sitzungskarneval? Gar nicht. Meine Eltern sind gar nicht karnevalistisch. Null. Gar nicht. Also wir waren einmal in der Heimatstadt, wo die Leute allerdings meistens nur irgendwelche Internetwitzchen. Ja, das war nicht so interessant. Im Zusammenhang. Ich war noch völlig verkatert vom Vortag. Das war am Freitag. Du warst du bist mit dem Kopf auf Tischplatte geknallt. Oder? Und habe mich beschwert, dass die Rednerin vorne zu laut war und ich nicht schlafen konnte. Während der Rede eingeschlafen. Während der Rede auch geschlafen. War nicht schlecht. Ja, das war auch für sich ganz gut, aber so von wegen nicht nochmal machen, weil das macht das erste Mal kaputt. Ja. Und es war dann auch nur von wegen, das Wichtigste ist hinterher an der Kneipe, an der Theke zu stehen und sich zu besaufen. Wenn man Kontakt in der Nachbarschaft dann will oder in der Siedlung, heißt es ja. Und wenn man das gar nicht haben will, ja. Wo sind die zu mir? Und dafür war das 2,5-stündige Programm schon so... Das war schlimm. Das war einfach nur schlecht. Sehr provinziell. Also das Ganze will ich mit den Leuten machen, die kein Internet haben. So. Also manche Sachen waren auch ganz gut. Es war nicht alles so komplett schlecht, aber ein paar Nummern waren schon nicht so schön und nicht witzig. Und da wächst man raus. Also ich komme zwar aus der Ecke, aber kommst du nicht wieder rein und hin und sowas. Und ich glaube, das Problem hätte ich aber mit sämtlichen Sitzungskarnevalen. Zeugs. Ja, es gibt Leute, die stehen da voll drauf, diese ganzen Sätze und Lieder. Und ich finde diese Karnevalslieder finde ich auch ganz schrecklich. Ich bin überhaupt kein Karnevalslieder-Fan, also bin ich hier auch irgendwie komplett raus. Nee, ich auch nicht. Der Höhner nicht? Nee. Nicht mal der Höhner. Ja, da schon so ein bisschen Karawane und andere Kaschem und so, das schon so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, geil, das nicht. Geil. Ich fand zum Beispiel... Gab es ja auch nicht, ne? Also ich fand, ich fand, gar keine Karnevals-Hits gehört. Nee, dieses Jahr gab es aber schon diese viele, die hatten auch keine Hits. Wobei Düsseldorf ja nachziehen wollte, weil ja, die sie haben sich ja im Hintertreffen fühlen gegenüber Köln, weil dort viele Bands sehr weit und Düsseldorf... Dafür haben wir immer den schöneren Rosenmontagszug, weil wir den besseren Wagenbauer haben, also gleicht sich das alles so aus. Wobei man sich auch nicht an die Straße stellt, oder? Warst du da? Oder Rosenmontag? Ja. Nee, Rosenmontag gehe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Es war viel zu voll. Einfach, weil ich dienstags dann arbeiten gehe. Ich gehe den Sonntag, bin ich immer erst beim Fedelszug und danach dann halt in die Altstadt, wenn ich es irgendwie schaffe. Aber wenn Rosenmontag ist, ist es meistens viel zu voll. Du kriegst das gar nicht so richtig mit. Da, aber am Fernsehen nicht so voll aus. Aber ich hätte jetzt keinen Bock da. Habe ich gewohnt, bei dem geilen Wetter, aber es war ja, die haben auch die Rathausartig gesagt, wahrscheinlich, wo man sowieso nicht hinkommt. Ja. Weil der Bürgermeister da stand. Ja. Ich denke, wahrscheinlich wird es eh irgendwie abgestimmt worden, weil man nicht einfach so hingehen kann. Das meine ich ja nicht so. Damit man auch dann aus Sicherheit keine Zwischenfälle hat. Genau, ich denke, das ist dann eher so Rathaus da. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen anders. Weil da war schon noch Platz. Also, man kann da hingehen, ist noch Platz da. Also, ich weiß nicht, wir waren irgendwie an der, als ich klein war, waren wir ein paar Mal in der Kühe. Ja, und dann war ich auch immer an der Kühe. Das war immer so proppevoll und du hast überhaupt nichts bekommen. Du hast wirklich keine Kamelle, hast du so keine bekommen. Weil meistens vor dir irgendwelche Spacken waren, die alles abgefangen haben. Und da standen Leute sich total mit Kinderwagen hin. Und das finde ich auch schon so. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Wobei wir früher nach dem Karnevalsumzug klingeln gegangen sind und dann vor Ort. Noch mehr Kamelle abzusagen. Ja, das ist ja hier gar nicht. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, heute ist es glaube ich gar nicht mehr so. Weil wir waren ja da. Nee, letztes Jahr haben noch die Kiddies halt klingeln. Doch. Das waren nicht viele. Nee, es waren halt die man kennt. Also die einen kennen, die haben geklingelt. Celia war da oder was? Genau, Celia und Rabian. Pelia und Stefan haben geklingelt. Und Rabian. Nur mal kurz, ne? Doch, da haben wir eine halbe Tüte voll so quasi noch abgesahnt. Ach so, wie man das hier an St. Martin macht, mit Grüppchen gehen und all sowas. Ja, man kriegte damals mehr als bei Heilige Drei Könige. Ja, es ist auch hier gar nicht. Also sehr wenig. Das hat mich gewundert. Ich dachte, das gibt es ja auch. Und zusätzlich noch irgendwie so an St. Martin. Aber hier ist es, glaube ich, eher nur St. Martin. Hier ist es nur St. Martin, ja. Bei uns klingelt eigentlich auch überhaupt keiner. Deswegen haben wir auch nie Süßigkeiten für sowas. Bei mir hat jetzt letztes Mal an Halloween, das erste Mal haben Kinder aus dem Haus bei mir geklingelt. Und ich hatte natürlich nichts Süßes zu Hause. Und dann bin ich erstmal in den Supermarkt und habe was Süßes gekauft und denen das am nächsten Tag dann gebracht. Also, keine Ahnung. Ja, damals, bei Sternsinger-Aktion hieß das ja bei uns, da hast du wirklich eine komplette Tüte abgesahnt und sowas und du wusstest eigentlich wirklich nicht, wohin mit dem Zeugs und wann sollst du denn die ganzen Süßigkeiten fressen und ja, als Kind interessiert dich jetzt dieser Zuckergehalt nicht an sowas. Ja, und da will man das wirklich nicht fressen, du hast wirklich eine komplette Tüte voll. Und da warst du schon ein bisschen froh, wenn irgendwelche Orangen dabei gewesen sind, das war ja auch ganz gut. Das gab es früher bei Karneval noch, dass du noch um die Häuser gezogen bist und sowas. Und hast halt nachmittags auch noch was zu tun gehabt. Ja. Ist aber auch mittlerweile, glaube ich, eher tot. Also die Leute fanden das nicht so geil dann. Und manche Sachen wachsen sich raus. Ja, eben. Absolut. Finde ich fast schon wieder schade, aber... Ja. Ist ja auch blöd als Kind, wenn du irgendwo klingelst und die wissen gar nicht, was du willst. Also ich wusste schon, aber es war halt, die letzten Jahre hat bei mir halt nie ein Kind geklingelt. Zu Halloween jetzt auch gerade, ne? Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann brauchst du auch nichts besorgen. Ich bin ein kleiner König, gib mir nicht so wenig. Das war der Song dazu. Das musst du singen. Das war aber St. Martin. Und hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Vieles soll er geben, lange soll er leben, irgendwie so ging das. Dann gab es noch Sonne, Mond und Laterne, Laterne, Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Das war damals sehr peinlich, weil ich immer gehört habe, oder was, da und da gibt es Kaugummis und ich wollte Kaugummis und musste vorsingen, bin alleine dahin gelatscht und ich konnte den Song nicht mehr. Das war schön peinlich und sowas. Und die aufgemacht hat, hat das natürlich genüsslich. Ja, ja. Na, kennst du auch den Song? Was, worum geht's? St. Martin geht's gerade, dass Carsten einmal Kaugummi haben wollte oder whenever und Ja, alleine irgendwo hingegangen und dann musste ich vorsingen und sowas und konnte den Text nicht und die aufgemacht hat, hat das genüsslich ausgekostet. Nein. Sehr schön traumatisch, ja, sehr schön. Für so ein scheiß Kaugummi. Das hast du dir einfach keinen gekauft? Hm? Das hast du dir einfach keinen gekauft? Ja, weil ich 8 war oder keine Ahnung was und Darum ging's nicht. Auch kriegen. Da ja, auch kriegen. Ganz genau. Ganz genau. Da ist man wirklich aber durch die gesamte Siedlung und durch die fremde Siedlung noch und Oma, für den einzigen Kaugummi. Nein, von Haus zu Haus und hat halt irgendwas gekriegt damals. Und das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so der Fall, dass die alle darauf vorbereitet sind, dass da kleine Kinder kommen. Also meine Mutter hat noch irgendwie so immer so ein Häufchen mit irgendwas da. Und das fressen eigentlich größtenteils nur die Leute, die ja halt zu dem Tag auch zu Hause sind. Von wegen, oh lecker, liegt ja hier günstig. Ja. Das machen eher die leer, als dass irgendwelche Kinder kommen. Ich meine, früher teilweise natürlich auch so, Leute, die keine Kinder hatten und keinen Bock auf Karneval. Ja, aber die sind normalerweise einfach nicht zur Tür gekommen. Ja. Und es waren noch sehr viele da, die das eigentlich aber auch sich darauf vorbereitet haben und was da hatten und sowas. Das ist eine Tradition, die, glaube ich, so langsam ausstirbt. St. Martin habe ich auch immer was Süßes da. Kommt immer nie und deine. Da ist was Süßes da? Immer. Hier klingelt sowieso keine Sau. Nee. Wäre ja auch blöd, wir haben nur eine Eingangstür. Von oben runter klingeln. Machen die mal wieder zu, wir klingeln jetzt nochmal. Ja. Ja. Pause. Tut's dein Handy denn wieder? Ja, so halbwegs. Zum Glück. Das geht nicht einfach so aus. Nee. Alles nicht so einfach. Heutzutage mit der Technik. Ja, singen wir jetzt nochmal etwas. Ja, zum Abschied nochmal. Ja, komm. Was denn? Wake me up before you go, go. Kannst du das spielen? Nein. Wake me up before you go-go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go-go, take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah. Bis zur 33. Folge sagen wir Hello! Tschüss! Tschüss! Bye-bye! Tschüss! Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.